Abschnitt 12 aus Deutsche Nordseeküste, Friesische Inseln und Helgoland von Hippolyt Julius Haas. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Kapitel 7: Von Husum nach Tondern und an die Grenze Jütlands, Teil 1. Am grauen Strand, am grauen Meer und seitab liegt die Stadt. Der Nebel drückt die Dächer schwer und durch die Stille braust das Meer eintönig um die Stadt. Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai kein Vogel ohn Unterlass, die Wandergans mit hartem Schrei nur fliegt in Herbstesnacht vorbei, am Strande weht das Gras. Doch hängt mein ganzes Herz an dir, du graue Stadt am Meer. Der Jugendzauber für und für ruht lächelnd doch auf dir, du graue Stadt am Meer. So hat ein großer Sohn Husums, so hat der am 14. September 1817 hier geborene Dichter von Immensee und vom Schimmelreiter seine Vaterstadt mit wenigen Strichen gekennzeichnet. In einer seiner Novellen entwirft Theodor Storm allerdings ein etwas heitereres und sonnigeres Bild von der grauen Stadt am Meer. Es ist nur ein schmuckloses Städtchen, meine Vaterstadt. Sie liegt in einer baumlosen Küstenebene und ihre Häuser sind alt und finster. Dennoch habe ich sie immer für einen angenehmen Ort gehalten, und zwei, den Menschen heilige Vögel, scheinen diese Meinung zu teilen. Bei hoher Sommerluft schweben fortwährend Störche über der Stadt, die ihre Nester unten auf den Dächern haben. Und wenn im April die ersten Lüfte aus dem Süden wehen, so bringen sie gewiss die Schwalben mit. Und ein Nachbar sagt's dem anderen, dass sie da sind. Ein schmuckloses Städtchen am Rande von Geest und Marsch. Je nun, aber mit Einschränkungen. Denn es hat etwas an sich, was manchen anderen Städten und Städtlein Schleswig-Holsteins fehlt. Es heimelt einen an, um einen süddeutschen Ausdruck für dieses Gefühl zu gebrauchen. Und dann birgt das kleine Husum doch noch einige Erinnerungen an die alte Zeit seines nunmehr verblichenen Glanzes in seinen Mauern, an die dahingeschwundenen Tage, da die vor kurzem so florisante Stadt noch nicht in Décadence geraten war, wie in seinem Theatrum Daniae Erich Pontoppidan berichtet. Da stehen noch etliche schöne alte Häuser, deren Zahl freilich mit jedem Jahr geringer wird. Und dann das Schloss, welches Herzog Adolf I. von 1577 bis 1582 an der Stelle eines alten Franziskanerklosters errichten ließ. Mit großen Kosten und dessen verwitwetten Herzoginnen des gotthorfischen Hauses zur Residenz gewidmet. Durch die Größe und Schönheit ihrer Hallen und den reichen Schmuck ihres Inneren erfreute sich die gotische Marienkirche in verflossenen Jahrhunderten eines großen Ruhmes. Im Jahre 1474 erbaut, um 1500 vergrößert, wurde sie, angeblich wegen Baufälligkeit, zu Beginn des 19. Säkulums abgebrochen. Damals machte im Volksmund der Spottvers die Runde: »Der Tönniger Turm ist hoch und spitz, de Husumer Herrn hem Verstand in dem Mütz.« 1829 wurde die Kirche durch ein Gotteshaus ersetzt, dem man besonders Schmeichelhaftes leider nicht nachsagen kann. Die schönste Zierde der Marienkirche war das vom großen Bildschnitzer Hans Brüggemann, der ein Sohn Husums gewesen sein soll, gefertigte Sakramentshäuschen, welches leider verschwunden ist. Vor 100 Jahren soll es noch in irgendeinem Winkel des Städtchens in sehr verdorbenem Zustand herumgestanden sein. Ja, Husum hat bessere Tage gesehen, und wenn es auch heute noch der bedeutendste Ort an Schleswigs Westküste ist, weithin bekannt durch seine großen Viehmärkte und die bedeutende Ausfuhr von Rindern und Schafen, der jährliche Geldumsatz auf dem Viehmarkt dürfte gegenwärtig 28 bis 30 Millionen Mark betragen, so will das doch nichts sagen gegen die hohe Blüte, in welcher die Stadt im 16. und bis ins 17. Jahrhundert hineingestanden hat. Heinrich Rantzau schreibt im Jahre 1597 von Husum: eine reiche und ansehnliche und mit Flensburg wetteifernde Stadt, mit berühmtem Seehafen und Handel aus Schottland, England, Holland, Seeland durch viele eigene Schiffe, in kurzer Zeit zu hohem Wohlstand erwachsen. Ihr Aussehen zeugt von erstaunlichem Reichtum. Darin und auch an Größe übertrifft sie eigentlich alle Städte des Herzogtums. Im 17. Jahrhundert haben auch die zwei vortrefflich gelahrte Männer, Caspar Dankwart und Johannes Meyer, hier gelebt, der erstere als Bürgermeister und als Geographus, der das große und rühmenswürdige Werk Landesbeschreibung der beiden Herzogtümer Schleswig und Holstein genannt, abgefasst, der zweite aber als Mathematikus, der die dabei befindliche viele spezielle Landkarten und Grundrisse der Städte verfertiget. Eine Aue fließt an der Stadt vorbei und mündet in den Hever. Trotz des zur Ebbezeit fast wasserleer daliegenden Hafens, der nur von Fahrzeugen mit geringem Tiefgang benutzt werden kann, ist die Schifffahrt, welche Husum auf dem Wattenmeere mit Nordstrand, Pellworm und den Halligen unterhält, durchaus nicht unbedeutend. Wenn wir uns von Husum nordwärts begeben, sehen wir vor uns einen breiten Geestrücken, den Schobüller Berg. Ein Spaziergang auf denselben lohnt sowohl in landschaftlicher als auch in naturwissenschaftlicher Hinsicht aufs Beste. Es ist ein ganz eigenartiges Bild, das sich auf diesem Wege vor uns aufrollt. Langsam steigt die sandige Straße an und bald tritt zur Rechten der hohe Kirchturm von Hattstedt hervor, dessen Einwohner viele Jahre hindurch so sehr von den großen Deichlasten bedrückt wurden, dass das Sprichwort entstand: »Hatten die Hattstedter nicht de böse Dick, se kämen nimmer in Himmelrieg.« Zur Linken aber blicken wir erst auf den grünbewachsenen Außendeich, dessen gerade Linie bis zu dem an die See vorgeschobenen Schobüller Geestrücken reicht. Hier verläuft er dann in diesem Vorsprung. Über dem hohen Schutzwall aber erscheint eine graue, einförmige, kaum bewegte Fläche, auf der die verschiedensten Lichter spielen. Das Wattenmeer. Fern am Horizont hebt sich, wie über dem Wasser schwebend, ein Streifen Landes heraus. Klar sind darauf eine Windmühle und die Dächer einiger Häuser zu erkennen. Es ist die Insel Nordstrand. Je mehr wir ansteigen, umso größer wird auch der Raum, den unser Gesichtskreis umspannt, und wenn wir etwa an der kleinen Schobüller Ziegelei angelangt sind, so dünkt uns derselbe grenzenlos. Dunklere Punkte, kleine Eilande im Westen und Nordwesten gewähren dem Auge einige Ruhepunkte. Je nach der Beleuchtung tritt ihr Umriss bald nur ganz licht wie Luftspiegelung hervor, bald aber so scharf und klar gezeichnet, dass wir die Häuser auf ihren Werften ganz deutlich zu erkennen vermögen. Das sind die Halligen. An regentrüben Sommertagen jedoch, wenn Flut und Land am Horizont miteinander verschwimmen und die See regungslos daliegt, dann steht an unserem grauen Strande das Wunder aus dem Morgenlande, Morgane, die berufene Fee. doch hebt sich nicht, wie dort im Süden, auf rosigen Karyatiden, ein Wundermärchenschloss ins Blau. Nur eines Hauberg graues Bildnis schwimmt einsam in der Nebelwildnis, und keinen lockt der Hexenbau. Der Eindruck, den solche Anblicke bei ihren Beschauern hinterlassen, ist ein unbeschreiblich großartiger. Zumal, wenn man das Glück hat, dieses einzig in seiner Art dastehende Landschaftsbild bei wechselnden Farben genießen zu können. Für denjenigen aber, der sich auch für geologische Dinge interessiert, bietet dieser Geestvorsprung noch eine ganz besondere Überraschung. Die schon weiter oben erwähnte kleine Ziegelei ist nämlich auf anstehendem Gestein erbaut, das sich an der Oberfläche als eine rötliche, zuweilen von helleren Adern durchzogene tonige Masse darstellt, nach der Tiefe zu jedoch steinhart wird und zweifelsohne ein Analogon des tonigen Gesteines ist, von welchem die Basis der roten Felsen Helgolands zusammengesetzt wird. Aber nicht nur dieser am Strande des Wattenmeeres anstehende Zechsteinletten ist von großer Merkwürdigkeit, sondern auch das Vorkommen der gequetschten und wieder verkitteten Kalksteingeschiebe, die sich an der oberen Grenze des roten Tones mit dem darüberliegenden diluvialen Moränenmergel finden und besondere Kuriosa im Gebiete der norddeutschen Diluvialablagerungen sind. Von Wobbenböl bis Hattstedt, wo der Deich nordwärts zu wieder seinen Anfang nimmt, bis hinauf nach Heuer, tritt die Geest nicht wieder an die Meeresküste heran. In alter Zeit war hier ein sich stets veränderndes und für uns unentwirrbares Labyrinth von Halligen, Meeresarmen und Geestinseln. Hier finden sich auch die tief ins Land hineingehenden Auen, welche das Wasser der Geest in die unbedeichten und später auch in die bedeichten Niederungen gesandt haben. Denn erst hart am Rande der Ostseebuchten liegt die Wasserscheide. Eindeichungen, die sich an die Geest anschlossen, oder auch solche, welche von den Inseln selbst ausgegangen sind, schufen die jetzige Küstenlinie. Eine, wenn auch nicht sehr starke Bevölkerung, bewohnte schon vor dieser Landfestigung die Niederungen auf künstlich aufgeworfenen Wurten. Die Nutzung der sich neu bildenden Landflächen fand aber von der Geest aus statt, deren Rand hier stark besiedelt ist. Hier befinden sich das stattliche Bredstedt mit dem nahebei belegenen Missionsort Breklum, Bordelum, Bargum, Stedesand, Leck und noch andere Flecken und Dörfer mehr. In der Marsch selbst treffen wir zuweilen auf einsam liegende Geestinseln, auf denen sich dann ebenfalls stattliche Ansiedelungen erheben. Lindholm, Riesum, Niebüll, Deetzbüll mögen hier als Beispiele dafür angeführt werden. Die Marschen und deren erste Eindeichungen sind zweifelsohne schon sehr alt. Bereits im 12. Jahrhundert beschreibt Saxo Grammaticus die friesische Marsch als einen von niedrigen Wellen umgebenen gesegneten Boden. Eine Bezeichnung, die sie heute noch in vollem Maße verdient. Steht doch der alte Christian Albrechtskoog bei Tondern im Rufe, das fruchtbarste Land im gesamten Marschgebiete zu sein. Bei der Eindeichung der rückliegenden Ländereien ist aber in früheren Zeiten bisweilen etwas zu rasch verfahren und unreifes Marschland mitgenommen worden. Der Gotteskoogsee ist ein warnendes Beispiel hierfür. Der vorspringende Teil unserer Küstenlinie, welcher etwas südlich von Emmelsbüll beginnt und sich über Horsbüll und Klangsbüll bis etwas nördlich von Rodenäs hinzieht und heute noch den Namen der Horsbüll oder Wiedinghade führt, war jahrhundertelang eine erst uneingedeichte, später aber nur ungenügend eingedeichte feste Marschinsel, die von der Geest zwischen Heuer, Tondern und so fort durch niedrige Ländereien, große Wasserflächen und Meeresarme getrennt gewesen ist. Ihre Bewohner konnten die westlichen Grenzen des Eilands aber nicht gegen den Ansturm des Meeres behaupten, und die Deiche mussten mehrfach zurückverlegt werden, während viel Land verloren ging. So versanken die Kirchen von Wippenbüll und Altfedderbüll. Ebenso wurde am 1. Dezember 1615 die Rickelsbüller Kirche im Norden der Harde, welche damals schon mit ihrem Kirchdorf im Haffdeich lag, in den Meeresfluten begraben. Die Särge sind dabei aus den Gräbern getrieben worden. Es hat in das 17. Jahrhundert hinein gedauert, bis die Horsbüllharde mit dem schleswigschen Festlande verbunden war, nachdem mehrere Versuche immer und immer wieder gescheitert waren. Als weiteres Beispiel für die Verhältnisse dieser verwickelten Marschlandschaft mag hier noch die merkwürdige, inselartig aus den Marschalluvionen herausragende sandige, im Kerne moorige Fläche des Risummoor, auch Kornkoog genannt, erwähnt werden, an deren Rändern Dezbüll und Lindholm belegen sind. Noch im Jahre 1624 war dies abgesonderte Ländchen so sehr Insel, dass eine schwedische Flottille an ihr landen konnte. Tempora mutantur. Heute ist Lindholm Station der Marschbahnstrecke Husum-Tondern. Ende von Abschnitt 12. Gelesen von Klaus Missfeld.